Crystal, Kristalle. Crystal, Kristalle. Crystal, Kristalle. Crystal, Kristalle. Scharfkantig drücken sie sich durch meine Adern. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge innerlich zerschneiden, wenn ich nichts mehr nehme. Sie zerfetzt mich. Droge, Crystal, Kristalle. Sie zerfetzt mich. Kristalle. Scharfkantig, sie zerfetzt mich. Droge, Crystal, Kristalle. Sie zerfetzt mich. Kristalle. Scharfkantig, sie zerfetzt mich. Die Droge, Crystal, Kristalle. Sie zerfetzt mich. Kristalle. Scharfkantig, sie zerfetzt mich. Droge, Crystal, Kristalle. Crystal, Kristalle, scharfkantig, sie zerfetzt mich. Crystal, Kristalle, sie zerfetzt mich. Crystal, Kristalle, scharfkantig, sie zerfetzt mich. Crystal, Kristalle, sie zerfetzt mich. Crystal, Kristalle. Crystal, Kristalle. Crystal, Kristalle, scharfkantig drücken sie sich durch meine Adern. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge innerlich zerschneiden, wenn ich nichts mehr nehme. Kristalle, scharfkantig drücken sie sich durch meine Adern. Es fühlt sich an, als würde mich die Droge innerlich zerschneiden, wenn ich nichts mehr nehme. Sie zerfetzt mich. Sie zerfetzt mich.